Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 3. Ich habe die Brieftasche erst gefunden, da habe ich dich schon nicht mehr sehen können. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, dass ich sie aufgemacht habe. Sonst hätte ich die Adresse ja gar nicht. Nein, nein, nein. Ich bin dir dankbar für deine Ehrlichkeit. Da ist mein ganzes Leben drin. Aber wie gesagt, ich habe es gar nicht vermisst, weil ich so durcheinander bin wegen dieser Geschichte. Naja, jetzt habe ich es dir doch erzählt. Obwohl wir uns kaum kennen. Das ist schon komisch. Früher war das romantisch, so ein Begehren. Das Verfolgen einer unerwiderten Liebe haben wir in unserer westlichen Kultur idealisiert und erotisiert. Und heute kriminalisieren wir das. Du hast mal geschrieben, die Nobelliebenden meiden einander, um dem Geliebten das Leiden unter der Aussichtslosigkeit ihrer Liebe zu ersparen. Aber bedeutet das nicht auch, ein Bekenntnis vergrößert den Schmerz? Manchmal ist es so schwierig, zu schweigen, unsichtbar zu bleiben, findest du nicht? Ja, vielleicht. Du liest meine Bücher? Ich frage mich, wie man das macht, zum richtigen Zeitpunkt, reden oder schweigen. Ich meine, weißt du, das ist so selbstverständlich geworden, dieses Denken, das will ich, also steht mir das zu, und zwar sofort. Da haben wir uns gesellschaftlich drauf geeinigt. Aber das bezog sich bisher nur auf Materielles. Und jetzt stellt man offensichtlich das Bedürfnis nach einer Beziehung wie bei einem Einkauf im Supermarkt. Ich will dich, also kriege ich dich. Und du sorgst für mein Wohlbefinden. Aber wo soll man denn hin mit seiner Liebe, wenn nicht zu dem, den man liebt? Aber der mich hier jetzt mit seiner angeblichen Liebe verfolgt, ja, der weiß doch gar nicht, was Liebe ist. Und wegen dem weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Und ich will es auch gar nicht mehr wissen. Doch, das weißt du schon, glaube ich. Na, jedenfalls bin ich froh, dass wir uns endlich getroffen haben. Wie meinst du das? Endlich? Nur so. Kommt mir vor, als wäre es vorherbestimmt. Was ist denn mit dir? Zitterst du? Das sind Lesben, Enno. Bei Lesben kommt sowas vor. Die stehen drauf, sich gegenseitig fertig zu machen. Das sind die Rollen nicht mehr klar verteilt, klar? Die sind beides. Täter, Opfer, Opfer, Täter, Lesben eben. Ich bin verbrannt. Die Zielperson hat mich gesehen. Die Zielperson hat mir direkt in die Augen geschaut. Also bin ich verbrannt. Bin aus dem Rennen. Ich bin aber nicht aus dem Rennen! Und du glaubst, mit angeklebten Schnurrbart, da kennst du dich nicht wieder. Melanie hat doch gar keine Ahnung, dass diese Irre sie stalkt. Willst du wissen, wie ich das Eskalationspotenzial einschätze? Willst du das? Wie gesagt, Enno, das sind Lesben. Hat mit Stalking nichts zu tun. Du, ich bring die um, wenn diese irre Melanie irgendwas antut. Jetzt hör mal mit diesen Schnurrbart auf. Wir observieren sie offen, jagen ihr ein bisschen Angst ein. Was meinst du? Geh ran. Melanie, geh ran. Gehst du nicht ran? Nein. Entschuldigung, ich wollte dir vorhin nicht zu nahe treten, es tut mir leid. Aber wir können auch über was anderes reden, was dich ein bisschen ablenkt. Soll ich uns noch einen Drink holen? Nein, das mache ich schon. Was machst du eigentlich beruflich, meine ich? Nichts Besonderes, arbeite im Krankenhaus. Aber eigentlich würde ich lieber schreiben, so wie du. Was genau machst du denn im Krankenhaus? Bin doch Assistenzärztin. Das ist nichts Besonderes. Mein Vater war Arzt. Ich weiß. Ja? Woher? Wohnst du eigentlich alleine hier? Habe ich irgendwo gelesen. Zurzeit schon, ja. Aber das heißt, du würdest lieber nicht alleine hier wohnen? Und was ist mit dir? Ich würde gerne hier wohnen. Also ich meine, in so einer Wohnung. Meine ist ja viel kleiner. Na, ich bin sowieso kaum zu Hause. Hast du jemanden? Einerseits ja. Und andererseits weiß ich das noch nicht. Es kommt drauf an, aus welcher Richtung ich gucke. Ich bin Anatopistin, weißt du, das ist sowas Ähnliches wie Anachronismus. So wie sich ein Anachronismus aus der Zeit heraus bewegt, existiert ein Anatopist außerhalb des ihn umgebenden Ortes. Also du bist hier und lebst doch woanders. Und ich wünschte, ich wäre hier und würde auch hier leben, weißt du? ehrlich gesagt alles ziemlich irritierend, Moira. Weißt du, dass Moira unabwendbares Schicksal bedeutet? Nein, tut mir leid. Ich bin ziemlich erschöpft und ich glaube... Und Melanie heißt die dunkle Schwarze. An wen erinnert sie dich? Wer? Du hast gesagt, die Zielperson erinnert dich an jemanden. Kann mich nicht erinnern. Sind Sie das schon wieder? Wer? Wer bin ich? Sie stehen schon wieder hier vor meiner Einfahrt. Sehe ich so aus, als würde ich Sie kennen? Sie kennen mich nicht, verstanden? Ich bin überhaupt nicht wiederzuerkennen. Das ist doch Ihr Bus, ich weiß doch, was ich sehe. Von was für einem Bus spricht er? War da ein Wimpel an der Antenne? Keine Ahnung, ich... Und hier, dieser Schal? Dieser Fußballschal? Hing der aus dem Fenster? Sie ticken noch nicht ganz richtig. Das hier ist eine Einfahrt und hier ist Parken verboten und entweder Sie... Oder was? Hier wird ermittelt, verstanden? Für Sie sind wir hier unsichtbar. Ich meine mich und meine 9mm. Wissen Sie, ich habe hier 5 Schuss zu unserem Schutz und allmählich frage ich mich, vor wem ich uns hier schützen muss. Das frage ich mich ehrlich. Was meinst du, Enno? Jede Wette, gleich eskaliert das. Bitte. Ich kann im Moment Nähe ganz schwer ertragen. Es wäre besser, wenn du... Besser, wenn du mich lässt. Verlass dich auf mich. Ja? Lass mich, bitte. Darum geht es doch. Darum geht es doch, dass wir es endlich zulassen. Fass mich nicht an! Weg! Weg! Hau ab! Aber du wolltest doch... Du hast mich doch gerade eben hier reingelassen. Du bist das. Johannisbeer-Torte mit Baiser und wie konnte ich bescheuert, dass ich das nicht hier... Bleib, wo du bist! Komm mir bloß nicht nah! Ich will nichts von dir! Hab ich noch nie gewollt, verstehst du? Aber ich bin hier. Das ist ein Irrtum. Ehrlich, tut mir leid, ja? Warum gehst du nicht endlich? Hau ab! Raus hier! Wovor hast du Angst? Erst verführst du einen, lockst dann in deine Wohnung, machst deinen Glauben, dass man dir vertrauen kann und dann verrätst du einen. Machst es dir Spaß, mich zu quälen? Befriedigt dich das, mich zu demütigen, ja? Weißt du, wen ich jetzt anrufe? Der steht unten, ja? Mir passiert nichts. Mir kann nichts passieren, hörst du? Der ist in einer Minute oben. Mir passiert nichts. Enno? Ich schäme mich so. Ich habe mich noch nie so geschämt. Riesengroßer Irrtum. Du liebst mich gar nicht so wichtig, Liebe, oder? Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Bitte, geh jetzt. Und lass dir helfen. Ich kann nichts für dich tun. Dann gehe ich jetzt. Ja. Und nicht mehr wiederkommen. Und keine Anrufe, keine Briefe. Nichts. Ich existiere nicht für dich. Aber wenn... Nein, Moira. Und lass dir helfen. Ja. Gut. Ich hasse dich. Vielleicht hilft das. Du machst mir Angst, merkst du das nicht? Doch. Du brauchst keine Angst haben. Das ist sie. Bleib da, ich mach das. Was machst du? Manchmal hilft es, einem Tatverdächtigen ins Gesicht zu schlagen. Human Awareness Training. Ja, genau. Gehört der tote Engel mir. Und kommst mir nicht mehr. Verspreche ich dir. verstanden? Entweder so, unter uns, oder vor Gericht und ab in den Knast oder in die Psychiatrie. Wähle! Sie machen mir Angst. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Mhm. Also, Deal oder kein Deal? Das verstehe ich nicht. Mit mir. Das war jetzt die friedliche Variante. Ich sage, du hältst dich von ihr fern. Und du hältst dich von ihr fern. Und wir brauchen kein Gesetz, keinen Richter und keine Klapse. Hast du verstanden? Ja, ich halte mich fern. Natürlich halte ich mich fern. Wusste nicht, dass Melanie die Polizei, wusste nicht, dass sie Polizist sind. Sie existiert jetzt. Gar nicht mehr für mich versprochen. Na bitte. Geht doch. Oh. Verfolgen Sie mich? Entschuldigung, Sagen Sie, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Was wollen Sie? Nein, wir kennen uns nicht, Ich habe das eben mitbekommen und ich dachte nur, ja, Sie sehen so aus, als wären Sie jetzt nicht gern allein. Ach ja? Ja. Es geht mir genauso. Ich habe das für dich erledigt. Sie wird dich nicht mehr belästigen. Versprochen. Sicher? Absolut. Lässt du mich jetzt rein? Nicht nötig. Tyson ist gleich hier. Hey, was soll das denn? Kannst du ein bisschen leiser reden? Wo war er denn die ganze Zeit? Entschuldige mal. Wo war der? Hat er dich jetzt gerettet? Mann, vergiss diesen Typen. Bitte, Enno, ich bin dir wirklich sehr dankbar. Und es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Aber ehrlich, du kannst jetzt gehen. Ach ja? Ja. Und wenn du das bereust? Du wirst es bereuen, versprochen. Mach's gut, Enno. Hey, los, mach die Tür auf. Los, mach die Tür auf! Melanie! Scheiße! Scheiße! Hey, ist alles klar bei dir? Ja, na klar, klar. Los, verpiss dich. Ja, was? Los! Verpiss dich doch! Melanie? Sie sagt... Moira bedeutet unabwendbares Schicksal. Hat keine Ahnung, was ihr Schicksal ist. Sagt... Morgen sag ich dir, was Torge heißt, wenn du willst. Brauche ich sie nicht für. Brauche niemanden. Hab sie nie gebraucht. Moira lädt mich ein, ist froh, jetzt nicht allein zu sein. Und froh, dass einer mit mir redet. Sagt sie. Sage... Ja. Ich auch. Sie fasst sofort Vertrauen. Merkt plötzlich, dass man nicht allein ist. Nur, dass es sich der eine wählt und der andere keine Wahl hat, das kapiert sie nicht. Denkt, ich habe mir das nicht ausgesucht. Es war wohl Schicksal, dass ausgerechnet du da warst. Sagt sie. Hat keine Ahnung, wer ich bin. Sehe sie an und mir wird schwarz vor Augen. Bin wieder 5 Jahre alt. Sie merkt es nicht. Hat so riesige Augen. Mit denen weiß er nicht, wohin. Suchen nach Halt, denke ich und fühle mich sicher, weil Torge alles andere als sicher ist in meiner Nähe. Trinke Grauburgunder, Torge Bier, erzähle von den Blumen, meinem Blumenparadies, meiner Schwester, dir alles gelingt und mir gar nichts. Sagt, er wäre mal gut gewesen als Schütze, jetzt ist er nicht mehr so gut. Zu alt, sagen sie. Bin immer noch der Beste, sagt er. Will keiner wissen. Bin jetzt nichts mehr für sie. So, das hätte es mich nie gegeben. Will ihn wie auch immer zärtlich berühren und muss lachen. Er lacht mit mir. Wir wissen beide nicht, warum. Würde gerne mehr Wein trinken, hab kein Geld. Frag mich, wann sie betrunken wird. Hasse betrunkene Frauen. Besoffene Kerle, hast recht. Ich fange an zu schwitzen. Kein gutes Zeichen. Und sie erzählt was von Schwitzen und Angst. Das Einzige, was mir Angst macht, ist die Tatsache, dass ich sie anfassen will. Ist nicht vorgesehen. Kann ich glauben, dass ich das gesagt habe? Ich mag dich. Kann ich glauben, dass sie das sagt? Bin ich eine Lesbe oder was? Sieht mich an, als wäre ich ein Alien. Macht die Kerle verrückt und wenn sie denkt, keiner guckt hin, ist sie eine Lesbe und du bist... Komm schon. Was bin ich denn für dich? Ich weiß nicht. Bin der, bei dem die Lesbe sich ausholt. Erzähle von Melanie. Hört sich alles an. Komme mir lächerlich vor, als alles raus ist. Und erleichtert, als wäre es damit vorbei. Saut mich voll mit ihrem Müll. Nicke verständnisvoll. Streife mit einem Handrücken über ihre Wange, lächle. Wenn ich sie es wäre, würde sie mir gefallen. Sie gefällt mir trotzdem. Das macht mich wütend. echt wütend. Und sie fragt... Bringst du mich nach Hause? War klar, dass sie das fragt. Kann sein Grinsen nicht deuten. Und die Riesenaugen leuchten. Nimmst du dann immer gleich mit nach Hause? Nee, nie. Hast mich ja nur begleitet, außerdem kommst du ja nicht mit hoch. Nein, heute nicht. Freunde? Worauf du dich verlassen kannst. Moira ist verstummt. Es gelingt mir langsam, ihre Spuren zu verwischen. Tyson sagt... Das war's, ganz sicher. Einschüchterung stachelt sie nur selten an. Die Liebeswahnsinnigen. Er lacht. Er sei verrückt nach mir. Statistik wiegt mich nicht in Sicherheit. Tyson plötzlich schon. Traue mir nicht. Ihm nicht. Erst recht der Ruhe nicht. Komm schon, Melly, beruhig dich endlich. Hab das Gefühl, ich muss sie erst mal neu zusammensetzen, bevor sie wieder selbstverständlich wird. Keine Ahnung, wie ich es anstellen soll. Immerhin, sie lächelt wieder. Guckt mich an. Und ich bin echt scharf auf sie. Haben schließlich lang genug verzichtet. Also ging einfach nichts, sexuell. Aber auch allgemein. Für sie nicht, für mich nicht. Ich meine, als sie weg war. Also sie schmeißt mich raus und ich bin der Loser. Fühl mich wie Arsch. Nicht heilsam. Hab dich vermisst. Sagt er und meint was anderes. Zieh dich aus. Ich erzähl dir mal eine Geschichte. Ha? Vom Pfau, also vom männlichen Pfau. Und dass es aus evolutionstechnischen Gründen total überflüssig ist, so einen prachtvollen Schwanz zu haben. Weil er zum Überleben total unpraktisch ist. Aber Darwin hat herausgefunden, dass dieser Schwanz Stärke signalisiert und Kraft. Ja, und wenn man einen besonders prachtvollen Schwanz hat, dann kann man sich den Überfluss einfach leisten, weil man es dann leichter hat, eine Fortpflanzungspartnerin zu finden. Ja, weil die Männer, eine Art, die konkurrieren nur untereinander. Das ist eigentlich ihre einzige Beschäftigung, zu kämpfen. Aber die Frauen, die suchen den Partner aus. Und dann müssen sie natürlich sehr gewissenhaft sein, weil sie müssen ja an ihre Nachfolger denken. Die Nachfahren, meine ich. Es macht mich echt froh, dass ich Melly endlich wieder lachen höre. Und dann sagt er, er hofft, dass ich auf Prahlerei nicht reinfalle. Und ich fürchte, gleich zieht er einen Ring aus der Tasche. Aber ihm reicht schon, dass ich lache. Ihn berühren will. Katja? Ja? Gibst du mir noch? Aber gerne. Torge, melde dich mal. Verdammt, wo steckt der? Torge! Hast mich. Dass ich stehe da vor ihr und den Ring aus der Tasche und habe mir genau überlegt, was ich ihr sage, um ihr Ja zu kriegen. Und bevor ich ihr überhaupt was sagen kann, sagt sie schon, nein, das macht mich krank, sowas. Sowas wie ich, oder was? Ich will natürlich nicht, dass sie krank ist. Ich liebe sie. Schon fast vergessen, total verdrängt. Kann ja nicht ahnen, dass sie auf einmal wieder auftaucht. Mit Absicht. Ich schwöre, sie wusste, dass ich bei den Delikten an Menschen ist. Dass sie mich dort aufspüren kann. Ich finde etwas von Belästigen und Verfolgen. Nur um mich wiederzusehen, ist doch klar. Kann nicht sein, dass sie auf diesen Blender reinfällt. Kann gar nicht sein, dass der sie nicht krank macht. Braucht doch meine Hilfe, ist doch klar. Also du musst mal kapieren, dass das nicht nur sexuell ist. Oh Gott, wenn ich was anfange. Oh Gott. Ja. Obwohl das, also sexuell ist das... Ist natürlich großartig, hatte ich fast vergessen. Ja, wir sollten, das sollten wir auf keinen Fall vergessen. Ich soll sagen, ja, bleib, zieh ein. Und? Ja, guck nicht so. Wie guck ich denn? Verliebt? Oh, Entschuldigung. Der Letzte, mit dem ich zusammenziehen wollte, hieß Gunnar. Das ist über 20 Jahre her. Du hattest was mit einem Gunnar? Mhm, war ein Turner. Turner sind Zwerge. Darauf trinken wir. Ja. Dir muss klar sein, Tyson. Ich will dich, ja. Aber ich brauche dich nicht. Okay? Okay. Ich liebe dich übrigens auch. Ja? Hallo, Melanie. Hoffe, ich störe nicht. Wollte nur hören, ob alles in Ordnung ist. Geht's dir gut? Ja, Enno, mir geht's gut. Danke. Gute Nacht. Kaya besteht darauf, mich zu sehen. Wie eine Bewährungshelferin. Vor meinem Haus steht ein monströses schwarzes Wohnmobil. Mit silbernen Blitzen. Déjà-vu. Was glaubst du, wie ich mir vorgekommen bin mit einem Polizisten? Ich hatte noch nie was mit der Polizei. Ja, natürlich nicht. Wie kannst du glauben, dass diese Melanie dich liebt? Sei mir doch mal ehrlich, du hast überhaupt nichts, was für sie attraktiv sein könnte. Oder willst du ihr Tennisstunden geben? Meinst du, dann findet sie dich toll? Natürlich, für dich braucht Liebe einen Grund, den man verstehen kann. Das ist so erbärmlich. Liebe braucht keine Realität. Wünschen reicht, auch durch Wünschen kann Erfüllung entstehen. Außerdem ist es vorbei. Sich in der Fantasie die Wünsche befriedigen, das ist Onanie. Du onanierst den ganzen Tag, anstatt dafür zu sorgen, dass endlich was Vernünftiges aus dir wird. Bildest dir ein, du wärst mit dir zusammen, das ist doch krank. Du hast nicht zugehört, es ist vorbei. Ich hab jetzt einen Freund. Was denn für ein Freund? Wer soll das sein? Du bist so schön. Ich liebe dein Gesicht, deinen Körper. Vor allem dein Gesicht. Frag mich manchmal, wie kann ein Gesicht so schön sein? Wie kann es sein, dass ich dein Gesicht sehen darf? Und dann wird mir bewusst, alle anderen dürfen das auch. Das kann ich nicht verstehen. Dass du mir ein Gesicht zeigst, das du auch allen anderen zeigst. Du weißt, du bist für mich bestimmt. Dieses Gesicht ist nur für mich. Stelle mir vor, wie es wäre. Also, ich frage einen Freund und er wird es tun. Er wird dir Säure ins Gesicht schütten, weißt du? Dann kann niemand mehr in dein Gesicht sehen. Kann es ja nicht selbst tun. Kann dein Gesicht nicht zerstören, weil ich dich ja liebe. Ich sag das jetzt nicht, weil ich Ärztin bin. Außerdem bin ich Chirurgin. Aber flipp jetzt bitte nicht gleich aus. Ich glaube, du solltest eine Therapie in Betracht ziehen. Ist doch offensichtlich. Du brauchst Hilfe. Mein Freund hilft. Moira! Na, wirklich. Logisch. Ich habe einen Freund und du schickst mich in Therapie. Hallo? Missgunst und Neid sind dein Fachgebiet, Moira. Das war auch nicht immer so. Früher hast du dich für mich eingesetzt. Erinnerst du dich? Die Nagelschere. Hör auf, bitte. Für die ganze Familie gekocht, deine Mutter kommt von der Arbeit, du trägst stolz die Schüsseln auf, warum du nicht das rote Geschirr genommen hast, du überhöhst sie, wo ihre Nagelschere sei, sie vermisse ihre Nagelschere, wo ihr Salz sei, sie hätte gerne ihr Salz. Ich entschuldige mich und sage, dass ich die Nagelschere geliehen habe, was ich in ihrem Bad zu suchen habe, sie arbeitet den ganzen Tag, 6 Tage die Woche, da sei es doch nicht zu viel verlangt, ihr Eigentum zu respektieren. Wenn ich eine Schere brauche, soll der mir eine kaufen, warum sie sich um seine Tochter kümmern, wenigstens zurechtweisen könne. Sie sei es leid, dass man sich ausschließlich bei ihr bedauert. Sie ertrage es nicht länger. Wütet mit der Gabel in den Nudeln, warum die Nudeln zu verkriegen. Oft du vergessen, dass sie aufzuschrecken und dass mein schlechter Einfluss sei. Ich halte das nicht länger aus. Gehe runter in mein Zimmer, sie hinterher schreit. Was machst du dir an? Moira hat extra gekocht und du machst alles kaputt mit deiner Unverschämtheit. Steht im wahrsten Sinne des Wortes außer sich vor mir, weiß nicht, ob sie mich schlagen soll. Und plötzlich stehst du hinter ihr und brüllst. Halsmaul. Und Dad ruft Moira. Ist zu feige und zu faul, um nach unten zu kommen. Und deine Mutter dreht sich um, ballt ihre Faust. Die fliegt von oben auf deinen Kopf zu und sie erwischt dich mit dem Siegelring. Da ist ihr Familienwappen drauf. Dachte, das habe ich jetzt auch auf dem Kopf. Ja. So ging das jeden Tag. Diese Wut, das Geschrei, total cholerisch. Das hat dich gezeichnet, Moira. Mach eine Therapie. Lass dir helfen. Ist jetzt fertig. Würde jetzt nämlich ganz gern gehen. Sie hörten Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 3, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010.